Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 12. Februar bis Sommer 1792. Paris in den Tuilerien. Louis XVI schreibt an Friedrich Wilhelm von Preußen: Monsieur, mein Bruder, ich habe soeben an den Kaiser, die russische Zarin und die Könige von Spanien und Schweden geschrieben und ihnen ein bewaffnetes Zusammengehen der europäischen Großmächte vorgeschlagen, was sich als das wohl probateste Mittel erweisen dürfte, um unserem Land eine wünschenswertere Ordnung zurückzugeben und zu verhindern, dass das Übel, welches uns plagt, auch auf andere Staaten Europas übergreift. Ich hoffe, Eure Majestät werden diesen Schritt meinerseits absolut vertraulich behandeln. Jacques-Pierre Brissot vor dem Jakobinerclub. Ein Volk, das nach 1200 Jahren der Versklavung eben erst die Freiheit erlangt hat, braucht zu seiner Festigung einen Krieg. Marie-Antoinette an ihren Liebhaber, den schwedischen Gesandten Axel von Fersen. Die Dummköpfe! Sie begreifen nicht, dass sie uns damit in die Hände spielen. Im Februar in der Rue de Cordelier bringt Gabriel Danton einen Sohn zur Welt. Er erhält den Namen François-Georges Danton. Am 1. März stirbt in Wien Kaiser Leopold II. Von Österreich. Einen Tag oder zwei, solange bis die Haltung des neuen Kaisers bekannt wird, scheint Frieden möglich. Die Aktienkurse steigen. Seit wann interessieren dich Aktienkurse? Ich spekuliere hier und da ein bisschen. 20. März 1792. Ein Dekret der Nationalversammlung bestimmt das Töten mit der Guillotine zur einzigen Hinrichtungsart bei Todesurteilen in Frankreich. Im Namen Gottes! Flucht in der Kutsche von Neckars Tochter? Um in Lafayettes Feldlager unterzuschlupfen? Man könnte fast lachen. Madame, Sie sagen, es ist unsere letzte Chance. Meine Minister raten mir... Ihre Minister, die sind verrückt. Es könnte schlimmer sein. Wir haben es immer noch mit zivilisierten Menschen zu tun. Ja, es könnte nie nicht schlimmer sein. Falls diese Regierung stürzt... Sie stürzt. Am 21. März empfängt Louis XVI den General Dumouriez. Also, Dumouriez... Meinen Sie, Sie können eine Regierung zusammenhalten? Ich werde den Gedanken nicht los, dass dieser Mann, der nun vor mir steht, 2 Jahre in der Bastille gesessen hat. Sire, ich bin... Ich weiß, dass Sie Jakobiner sind. Ich weiß es. Sire, ich bin Soldat. Ich habe Eurer Majestät immer treu gedient. Ich bin Eurer Majestät ergebenster Untertan. Ja. Und ich übernehme das Außenministerium. Immerhin kenne ich Europa. Ich habe als Eurer Majestät Geheimagentin... Ich zweifle nicht an Ihren Fähigkeiten, General. Es hat Zeiten gegeben, da hat der König seine Minister ausreden lassen. Die wirklich fähigen Männer sitzen in der Versammlung. Und Abgeordnete dürfen nicht Minister sein. Gewähren Sie mir einen Tag Aufschub, wenn Sie die Güte hätten. Der König nickt knapp. General? Dumouriez verneigt sich. Sie sind doch nicht gegen mich, oder? Gegen Eure Majestät? Weil ich mit den Jakobinern verkehre? Fraktionen kommen und gehen. Die Tradition der Loyalität bleibt bestehen. Oh ja, dieser Robespierre. Wo ist er beheimatet? Im Artois, Sire, soviel ich weiß. Nein, ich meine von seiner Gesinnung her. Wo ist er anzusiedeln? Verstehen Sie, wenn ich nur wüsste, was der Mann will, vielleicht könnte ich es ihm geben. Und dann wäre der Spuk endlich vorbei. Es ist alles so rätselhaft. Finden Sie nicht auch? General Dumouriez verneigt sich abermals. Louis merkt es nicht, dass er geht. Einen Korridor weiter wartet Brissot auf seinen Lieblingsgeneral. Sie haben Ihre Regierung. War ja unverschämt. Ein jakobinisches Kabinett, mein lieber Brissot. Und in der Kriegsfrage? Es muss Krieg geben. Die größte aller denkbaren Katastrophen wäre Frieden. Stimmen Sie mir dazu? Wie könnte ich nicht zustimmen? Ich bin Soldat. Ich muss an meine Karriere denken. Paris... In einem Vorraum der Nationalversammlung. Robespierre! Ja, Monsieur Vergniaud, Monsieur Pétion und ich, wir hätten Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ich kenne Ihren Vorschlag. Er lautet Rückkehr in die Knechtschaft. Wir könnten privat ins Gespräch kommen. Ich will keine privaten Gespräche, Vergniaud. Glauben Sie mir, Robespierre. Wir wünschten so sehr, Sie würden uns in der Kriegsfrage unterstützen. Wozu wollen Sie denn gegen Österreich und England kämpfen, wenn Ihre Feinde hier sind, zu Hause? Sie meinen in die Gemächer des Königs? Dort, ja. Und überall um uns herum. Unsere Freunde im Kabinett werden uns helfen, mit ihnen fertig zu werden. Lassen Sie mich weitergehen. Sein Argwohn nimmt krankhafte Züge an. Dabei waren wir einmal befreundet. Wenn ich ehrlich sein soll, ich sorge mich um seinen Verstand. Er hat seine Anhänger. Brissot läuft Robespierre nach, Robespierre, fasst ihn beim Ellbogen. Wir reden über einen Ministerposten. Wir tragen Ihnen ein Amt an. Ich will kein Amt. Und außerdem gibt es kein Amt, das mir entspräche. Die gesetzgebende Versammlung verabschiedet ein allgemeines Wahlrecht, von dem nur Frauen und Dienstboten als abhängige Personen ausgeschlossen sind. Ein Exekutivrat wird gewählt, in dem Danton für die Justiz und Roland für Inneres zuständig sind. Die königstreuen Zeitungen werden verboten. Paris, Wohnung der Madame Doudan an der Place Vendôme Nr. 5. Vergniaud hat geschlafen, aber für Danton steigt man selbstredend aus dem Bett. Aber wieso dieser Roland? Weil es sonst für den Posten des Innenministers niemanden gibt. Der Mann ist ein bewährter Verwaltungsbeamter mit vielfältigen Zuständigkeiten, verlässlicher Gesinnung und die Frau, ja, ungeheuer fähig, ungeteilte Hingabe an unsere Ziele und formbar und besonnen. Ja, ja, natürlich. Wen hätten wir denn Ihrer Meinung nach nehmen sollen? Marat? Die Rolands nennen sich Republikaner. Das tun Sie auch, Vergniaud, wenn ich mich nicht irre. Aber ein Republikaner auf einem Ministerposten... Ist nicht zwingend ein republikanischer Minister. Sie werden Ihnen Ihre Auffassung machen müssen, Danton, wenn Sie im Leben weiterkommen wollen. Der Dame ein wenig schön tun? Niemals. Bekommen Sie langsam das Gefühl, dass es ein bisschen einsam um Sie wird? Nur mit Robespierre zur Gesellschaft? Er sollte sich besser mit dem Krieg anfreunden. Er war nie weniger beliebt. Beliebt oder unbeliebt, das ist hier nicht die Frage. Nicht für Robespierre. Das stimmt, aber Sie, Danton, wohin geht es mit Ihnen? Nach oben, Vergniaud. Nach oben. Paris, Wohnung Danton, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordeliers. Ich habe mit Soldaten geredet. Unter anderem auch mit General Dion. Und alle... Wirklich alle haben sie gesagt, wenn der Krieg ohnehin unabwendbar ist, wozu sich denn dann gegen die öffentliche Meinung stemmen? Bitte, wozu gegen den Strom schwimmen wollen? Ist es nicht besser, sich an die Spitze einer unaufhaltsamen Bewegung zu stellen, als im Gedränge zertrampelt zu werden? Bist ein Idiot. Warum? Ha? Warum muss ich immer mit dir übereinstimmen? Du erlaubst mir keinerlei eigenständige Gedanken. Geh weg. Ich bin nicht dein Vater. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass du dich wie ein 15-Jähriger aufführst, der einen Streit vom Zaun zu brechen versucht. Also, fahr ein paar Tage heim und streite mit deinem Vater. Bitte sehr, dann schreibe ich eben. Du lässt deine Feder stecken. Stell meine Geduld nicht zu sehr auf die Probe, ja? Verschwinde, bevor ich den ersten brisotistischen Märtyrer aus dir mache. Geh zu Robespierre und schau, ob du bei ihm besser ankommst. Paris, Rue Saint-Honoré, im Haus des Schreiners Duplay. Ich muss dich fortschicken. Mein Magen rebelliert gegen alles, was ich ihm zukommen lasse. Ich kann heute Morgen nicht mit dir streiten. Ich brauche meine Kräfte für Wichtigeres. Aber wenn du irgendetwas davon schriftlich äußerst, dann werde ich dir nie wieder trauen. Camille geht rückwärts aus der Tür. Davor steht Eleonore Duplay, die sich selbst Cornelian nennt. Die ungewohnte Lebhaftigkeit in ihrem sonst so trüben Blick verrät ihm, dass sie gelauscht hat. Ah, oh, sieh an, die holde Cornelia. Wir hätten sie niemals zu ihm gelassen, wenn wir geahnt hätten, dass sie ihn aufregen. Kommen Sie nie wieder! Er wird sie sowieso nicht empfangen. Ah, sie und ihre grässliche Familie, Eleonore. Bildet ihr euch ein, er gehört euch? Bildet ihr euch ein, ihr könnt ihn und seinen ältesten Freund entzweien? Sie scheinen sich Ihrer Sache ja sehr sicher zu sein. Ich weiß genau, was Sie denken. Sie denken, er wird Sie heiraten. Vergessen Sie's, meine Beste. Niemals! Daheim wartet trübselig Lucille, ihre kleinen Hände um den enormen Bauch gewölbt. So macht das Leben keinen Spaß. Sie hat das Stadium erreicht, in dem die Frauen sie mit reger Anteilnahme ansehen, während die Augen der Männer über sie hinweggleiten wie über ein altes Sofa. Von Max ist ein Brief gekommen. Ich habe ihn geöffnet. Er bedauert den Vorfall von vorhin. Er bittet dich um Verzeihung. Und George war hier? Er lässt dir sagen, dass es ihm leid tut. Am 26. März übermittelt die Königin dem Feind sämtliche Details der französischen Kriegsplanungen. Am 20. April erklärt Frankreich Österreich den Krieg. 25. April 1792. Die wissenschaftliche und demokratische Hinrichtung von Nicolas Jacques Pelletier, Wegelagerer. Die Guillotine wird zum ersten Mal in Betrieb genommen. Die Zuschauermenge ist größer als bei einer gewöhnlichen Hinrichtung. Die Henker haben schon mit Attrappen geübt. Der Verbrecher soll nicht leiden, denn in Frankreich ist das Zeitalter der Barbarei vorbei. Beendet durch ein Gerät, das ein Ausschuss genehmigt hat. Mit raschen, geübten Bewegungen nehmen die Henker den Mann in die Mitte, binden ihn an einem Brett fest und schieben ihn darauf nach vorn. Das Fallbeil saust herab. Ein gedämpfter Aufschlag, dann jäh ein Blutsee. Die Menge blickt einander ungläubig an. Es ist zu schnell gegangen, kein Spektakel, nichts. Unvorstellbar, dass der Mann tot sein soll. Einer von Sansons Gehilfen hält den Kopf der Menge hin, dreht ihn langsam hin und her, damit das leere, blicklose Gesicht für alle zu sehen ist. Ein paar Frauen nehmen ihre Kinder auf den Arm, der besseren Aussicht wegen. Der Rumpf des Toten wird losgebunden und in einen großen Weidenkorb gewälzt, in dem er fortgeschafft werden soll. Der abgetrennte Kopf kommt zwischen die Füße. Alles in allem, das Hochhalten des Kopfes mitgerechnet, hat die Prozedur gerade 5 Minuten gedauert. Ich schätze, dass die Dauer sich fast um die Hälfte reduzieren lässt. Sollte es einmal darauf ankommen. Der Henker Sanson und seine Gehilfen sind gespalten, was das neue Gerät angeht. Es ist bequem, das ist wahr. Und human. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Mann Schmerzen leiden muss. Aber es wirkt so einfach. Die Menschen werden denken, dass kein Geschick dazu gehört. Dass jeder Scharfrichter sein kann. Einem ganzen Berufsstand wird so das Wasser abgegraben. Erst letztes Jahr hat die Versammlung über die Todesstrafe debattiert und der beliebte Abgeordnete Robespierre hat sich allen Ernstes für ihre Abschaffung ausgesprochen. Angeblich ist ihm das nach wie vor ein großes Anliegen und er hofft, es noch durchzusetzen. Nun, lassen Sie mich sagen, dass ich den Verdacht hege, dass Monsieur Robespierre mit dieser Meinung allein dasteht. Dr. Guillotin, Fachmann für das Gesundheitswesen vor der Nationalversammlung, der er seine Erfindung wärmstens ans Herz legt. Mit dieser Maschine ist Ihr Kopf im Handumdrehen abgeschnitten und Sie leiden keine Sekunde lang. Paris, Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordelier. Robespierre kommt spät abends bei Camille vorbei und will ihn sprechen. Ich bin gerade bei Lucille. Alles ganz harmlos. Was denken Sie nur alle, was ich mit ihr anstelle? Schließlich ist sie im 7. Monat. Wo ist Camille? Wenn Robespierre kommt, haben die Leute daheim zu sein. Er scheint ein wenig verärgert, der gute Maximilien. Erlauben Sie mir hier zu warten. Es ist sehr wichtig. Was ist so wichtig, dass es nicht bis zum Morgen Zeit hat? Bei mir gelten konventionelle Zeiten nichts, Danton. Und bei Camille, wie Sie wissen, auch nichts. Wenn ich ihn brauche, ist er normalerweise verfügbar. Ja, heute nicht. Ich könnte Ihnen einige Orte vorschlagen, wo er sein könnte. Aber ich würde Ihnen nicht raten, es dort zu probieren, Max, nicht persönlich. Also sitzen wir eine Stunde oder länger zu dritt da. Irgendwann fragt Lucille ihn, ob er bei dem Kind Pate stehen will. Er freut sich. Es ist Ihr Vorrecht als Pate, Maximilien, den Namen des Kindes auszusuchen. Mein Gefühl sagt mir, dass es ein Knabe werden wird. Wir sollten ihm den Namen eines bedeutenden Mannes geben, eines Mannes, der sich durch seine republikanischen Tugenden auszeichnet. Ich schlage Horaz vor. Horaz? Ja, nach dem römischen Dichter Horaz. Und wenn es ein Mädchen ist? Ein sehr passender Name, Max. Wir werden ihn nicht benutzen. So rufen wir ihn bestimmt nicht. Schreibt Camille immer noch Gedichte? Oh nein. Im Gegenteil. so oft ihm eins seiner alten Machwerke in die Finger gerät, ruft er aus. Schlimmer als Saint-Just. Schlimmer als Saint-Just. Um es dann ins Feuer zu werfen. Lucille geht hinaus, um Jeanette irgendwelche Anweisungen zu erteilen. Horace de Moulin. Meinen Sie, das wird ihm Glück bringen? Ein großer Dichter und ein guter Republikaner. Solange man die späteren Werke außer Acht lässt, in denen er sich meines Erachtens genötigt sah, Augustus zu schmeicheln. So wie Camus' Artikel Ihnen schmeicheln. Obwohl, ich sollte es nicht schmeicheln nennen. Das ist das falsche Wort. Ach, was wohl Camus gerade treibt. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Wieso? Was glauben Sie denn, was er tut? Ja, wahrscheinlich wie irgendetwas Unsägliches in einem Hurenhaus. Ich weiß nicht, woher Sie das Recht nehmen, so etwas zu denken, Danton. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Mein lieber Robespierre, Sie wären höchst schockiert, wenn Sie es wüssten. Desillusioniert. Ich glaube wirklich, von der Hälfte der Dinge, die Camus so treibt, ahnen Sie gar nichts, oder doch? Es ist eine Privatsache. Sie erstaunen mich. Ist er nicht eine Figur des öffentlichen Lebens und sein Verhalten damit auch Sache der Öffentlichkeit? Doch, doch, das stimmt. Also sollte er gut sein, tugendhaft, nach Ihren eigenen Maßgaben. Aber er ist es nicht. Davon will ich nichts wissen. Aber das sollte ich Ihnen nicht durchgehen lassen, dem Allgemeinwohl zuliebe. Camille! Lucille kommt ins Zimmer zurück. Ich erzähle Ihnen die Einzelheiten ein andermal, mein Lieber, versprochen. Zur vertraulichen Behandlung. Paris, im Jakobinerclub. Monsieur Robespierre hat das Wort. Ruhe, mehr Disziplin, wenn ich bitten darf. Wenn Monsieur Robespierre hier irgendeine Form von Despotismus ausübt, dann ist es der Despotismus der Vernunft. Je mehr ihr mich isoliert, je mehr ihr mich von den Menschen absondert, desto mehr Rechtfertigung finde ich in meinem eigenen Gewissen und in der Gerechtigkeit meiner Sache. Monsieur Roland, der Innenminister, spricht in den Tuilerien vor, um dem König vorgestellt zu werden. In entgeistertem Schweigen weichen die Höflinge vor ihm zurück. Er weiß nicht, was sie haben. Seine Strümpfe sind frisch gestopft. Rebrézé, der Zeremonienmeister, nimmt General Dumouriez beiseite. Wie soll er vorgestellt werden? Er hat keine Schnallen an den Schuhen. Paris, Wohnung d'Antan, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordelier. Wenn ich auf den Sommer zurückblicke, was soll ich sagen, was nicht lächerlich naiv klingt? Ich muss zurückgehen bis zu der Zeit, als unser neues Kind zur Welt kam. Die Geburt war leichter als bei den anderen beiden. Schneller jedenfalls. Es war wieder ein Junge. Gesund, munter, mit kräftiger Lunge und dem gleichen dichten, dunklen Haarschopf, wie auch Antoine ihn hatte. Und mein Kleiner, der mir gestorben ist. Wir haben ihn François Georges genannt. Mein Mann brachte mir immerfort Geschenke. Und eines Tages brach ich in Tränen aus. Ich habe keine Heldentat vollbracht. Jeder kann ein Kind zur Welt bringen. Versuch nicht ständig, dich loszukaufen. Am nächsten Tag kam Dr. Soubert-Pierre. Sie sind erschöpft, meine Liebe. Kinder bekommen ist etwas sehr Anstrengendes. Bald werden Sie sich schon viel besser fühlen. Nein, Herr Doktor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals wieder besser fühle. Sobald ich mein Kind an die Brust legte und die Milch zu fließen begann, liefen mir die Tränen auch schon aus den Augen. Und meine Mutter kam mit strenger, geschäftsmäßiger Miene. Schluss damit. Jetzt muss eine Amme her. Die Amme war eine nette, zuverlässige Frau draußen im Lille-Adon. Lucille begleitete mich. Vielleicht taugt sie auch als Amme für mein Kind. Bei Lucille sind es jetzt nur noch ein paar Wochen hin. Was für ein Aufhebens um sie gemacht wird. Man hat noch nie solch ein Aufhebens erlebt. Und General Dion wird es zweifellos lieber sein, wenn ihr Busen hübsch und fest bleibt. Wenigstens ein Aufschub, dachte ich. Aber mehr als ein Aufschub verspreche ich mir nicht. Ich sehe doch Georges. Ich sehe, wie seine Blicke ihr folgen. Den ganzen Sommer, wie jeden Sommer seit 88, gaben sich die Leute bei uns die Klinke in die Hand. Wir bewirteten die Männer, die sie Brissotisten nennen. Brissot selbst dagegen fast nie. Sie wollten, dass ich Mönch werde. Einige erschienen erst spät abends bei uns, nach den Sitzungen der Jakobiner und der Cordelier. René Hébert zum Beispiel. Ich will für den Mann auf der Straße schreiben. Père Duchesne, so wird er genannt, nach seinem ekelhaften Nachrichtenblatt. Wir müssen diese Leute ertragen. Oder dieser Schauspieler Collot, den Camille wohl das grässlichste Stück Mensch unter der Sonne nennt. Dieser Tage nennt er viele Leute so. Robespierre geht Hébert aus dem Weg. behandelt Pétion kühl, Brissot gerade noch höflich. Wir müssen versuchen, das Persönliche hintanzustellen. Fabre mustert alle durch sein Lorgnon. Auf Frauen werden Sie nicht schießen. Ferrand redet von Lucille. Legendre, unser Metzger, sagt, ihm können die Brissotisten gestohlen bleiben. Monsieur Roland, der Innenminister, besucht uns nie. Marat auch nicht. In der zweiten Juniwoche kam es zu einer Regierungskrise. Der König arbeitete nicht mit den Ministern zusammen. Und Rolands Frau Manon schrieb ihm einen fürchterlichen Brief, in dem sie ihn über seine Pflichten belehrte. Es gibt Beleidigungen, die ein König nicht hinnehmen, nicht auf sich sitzen lassen kann, wenn er der König bleiben will. Louis sah das offenbar auch so, denn er entließ das Kabinett. Am nächsten Tag reichte Dumouriez seinen Rücktritt ein und kehrte wieder zur Armee zurück. Die Nationalversammlung erhält ein Schreiben von Lafayette, das sie dazu auffordert, die Clubs aufzulösen, die Jakobiner und die Cordeliers zu verbieten, sonst... Sonst was? Wird er mit seiner Armee gegen Paris vorrücken? Soll er sich nur herwagen? Ich hacke ihn in Stücke und kippe sie der Königin in ihr königliches Schlafgemach. Robespierre kam und unterhielt sich höflich mit mir. Komm ich ungelegen. Er sah aus wie immer, wie eine Schneiderpuppe frisch aus der Schachtel. So förmlich, so sauber barbiert, so wohlerzogen. Aber er trug zu seinem gestreiften olivgrünen Rock ein kleines Lächeln um die Lippen, das sein Gesicht gar nicht mehr verlassen zu wollen schien. Ein angespanntes Lächeln, das er laut Camille immer dann aufsetzt, wenn er alle am liebsten nur noch anschreien würde. Er erkundigte sich nach dem Kleinen und er begann Antoine eine Geschichte zu erzählen und versprach, sie an einem der nächsten Tage fertig zu erzählen. Es machte mir Mut. Vielleicht überleben wir ja doch, dachte ich. Ich wünschte, ich wäre robuster. Seltsam eigentlich, dass ein Mann, der so adrett und akkurat ist wie Monsieur Robespierre, Kinder und Katzen und Hunde so mag. Am Abend kam Bürgermeister Pétion. Mein Mann schlug ihm beim Abschied auf die Schulter. Der richtige Zeitpunkt. Keine Angst. Das ist es. Ich werde nicht vorzeitig einschreiten. Ich lasse mich blicken, aber nicht zu früh. Es wird genügend Zeit sein, dass die Ereignisse ihren natürlichen Lauf nehmen können. Ich dachte, diesmal soll es die Taktik des Stiers sein. Das hast du gesagt. Das meine ich auch so. Aber erst, wenn ich soweit bin. Seit wann reden Stiere davon, wann sie soweit sind? Also, bei Stieren bin ja wohl ich der Experte. Die reden überhaupt nicht. Das ist ja ihr Erfolgsrezept. Brüllen sie nicht wenigstens ein bisschen? Die Stiere? Nicht ein bisschen. Brüllen überhaupt nicht. Also nicht die wahrhaft Erfolgreichen. Aber man überlässt es nicht dem Zufall. Wenn man den Tod von jemandem will, dann überlässt man das nicht dem Zufall. Welches Recht habe ich, den Tod des Königs zu wollen? Wenn der Distrikt San Antoine ihn töten will, wird er das tun. Morgen oder zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt. Oder auch gar nicht. All dieser plötzliche Fatalismus. Man kann Ereignisse auch steuern. Camille klang ruhig und sehr müde. Ich würde lieber nichts überstürzen. Ich möchte erst die Sache mit Lafayette erledigt wissen. Ich will nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen müssen. Aber wir dürfen eine solche Chance nicht vertun. Wenn Sie ihn töten, töten Sie ihn. Ich wollte nichts weiter hören. Ich öffnete ein Fenster. Eine Patrouille der Nationalgarde kam die Straße entlang. Ich zog meinen Kopf zurück und sie marschierten weiter. Georges und Camille starrten einander an, schweigend. Störe ich euch? Nein, nein. Wir haben uns nur angestarrt. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr erschreckt über das, was Sie da vorhin belauscht haben. Hat sie gelauscht? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich sah Georges an. Ich sehe nie das Gesicht, das den Leuten solche Angst macht. Für mich ist es ein gütiges Gesicht. Und Camille schien noch immer der Junge, den Georges vor 6 Jahren mit ins Café brachte. Er stand auf beugte sich rasch vor und küsste mich auf die Wange. Ich habe mich verhört, dachte ich. Es war ein Missverständnis. Zwischen einem Politiker und einem Mörder ist doch noch ein Unterschied. Aber beim Abschied sagte George zu ihm: Tja, wenn ich an diese armen Schweine denke. Sitzen da und warten darauf, abgeschlachtet zu werden. Am Tag der Krawalle ging ich nicht aus dem Haus. Und George auch nicht. Und bis zum Abend kam auch niemand zu uns. Dann hörte ich die Geschichten, die der Tag gebracht hatte. Die Bewohner von Saint-Antoine und Saint-Marcel, Waffen in den Händen, waren zu Tausenden in die Tuilerien eingedrungen, angeführt von Agitatoren der Jakobiner und der Cordeliers. Einer der Anführer war Legendre. Dann ist die Tür aufgegangen, er ist auf mich zu, direkt auf mich zu, schaut mir ins Gesicht. Und dann habe ich ihm ins Gesicht gesagt, was ich ihm schon immer sagen wollte. Ich habe gesagt, pass auf. Vielleicht hätten König und Königin unter ihren Knüppeln und Piken den Tod finden sollen. Aber so kam es nicht. Stattdessen standen sie viele Stunden in einer Fensternische mit dem kleinen Dauphin, seiner Schwester und der Schwester des Königs, Madame Elisabeth. Und die Menge zog an ihnen vorbei und lachte über sie, als wären sie Monstrositäten auf einem Jahrmarkt. Der König bekam eine Freiheitsmütze aufgesetzt. Diese Menschen aus der Gosse, drückten dem König eine Flasche billigen Wein in die Hand und ließen ihn daraus auf das Wohl der Nation trinken. Der Mann, dessen Schutz sie befohlen waren, Pétion, der Bürgermeister von Paris, tauchte erst abends auf. Als er endgültig nicht länger warten konnte, bequemte er sich mit einer Gruppe Abgeordneter zu den Tuilerien und vertrieb den Mob aus dem Palast. Und dann, wisst ihr, was dann passiert ist? Als sie alle fort waren, riss sich der König die rote Mütze vom Kopf, warf sie auf den Boden und trampelte darauf herum. Das Verrückte ist, dass Marie-Antoinette sehr viel Haltung bewiesen hatte. Man kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich unglücklich, aber das Volk ist jetzt weniger gegen sie als zuvor. Ach, diese verdammte sogenannte Revolution war die reine Zeitverschwendung. Was hat sie den Patrioten gebracht? Nichts und wieder nichts! Drohend blickt er durch das Zimmer. Wer immer ihm zu widersprechen wagt, muss mit einem tätlichen Angriff rechnen. Von draußen tönt Geschrei, weit entfernt, vom Fluss her. Wenn das stimmt, wenn sie wirklich am Was? Ende ist. Ja. Und ich meine, sie war von Anfang an am Ende. Und ich... Wird's bald, Camille? Wir haben nicht die Zeit zu warten, bis du irgendwann fertig bist. Fabre, donnerst du bitte seinen Kopf an die Wand. Genau, das versuche ich zu sagen. Jean-Jacques, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen von vorn anfangen. Wir müssen einen Staatsstreich durchführen. Wir müssen Louis absetzen. Wir müssen die Macht übernehmen. Wir müssen die Republik ausrufen. Und zwar ehe der Sommer um ist. Jean-Jacques, du hast gesagt, du bist noch nicht so weit. Aber jetzt musst du es sein.